Deutschlandradio Kultur. Lesung. Das Drama Baal ist Bertolt Brechts erstes Bühnenstück. Er schrieb es als 20-Jähriger während seines Militärdienstes. Uraufgeführt wurde Baal allerdings erst 4 Jahre später bei den Münchner Kammerspielen, bei denen Bert Brecht als Dramaturg wirkte. Das in Teilen autobiografische Stück handelt vom jungen Dichter Baal, der in Künstlerkreisen verehrt wird. Doch Baal selbst will sich den Regeln des Kunstbetriebes, des Kulturbetriebs nicht unterordnen. Seiner Lebensgier fallen nicht nur Bewunderer und Mäzene zum Opfer, sondern auch Freunde und am Schluss sogar er selbst. Hier ein Auszug aus der Lesung von Matthias Schweighöfer. Als ich im weißen Mutterschoße aufwuchs, Baal, war der Himmel schon so groß und weit und fahl, blau und nackt und ungeheuer wundersam, wie ihn Baal dann liebte, als Baal kam. Und der Himmel blieb in Lust und Kummer da. Auch wenn Baal schlief, selig war und ihn nicht sah. Nachts er violett und trunken Baal, Baal früh fromm, er Aprikosenpfahl und durch Schnapsbudicke Dom, Spital trottet lässig Baal und gewöhnt sich's ab. Mag Baal müd sein, Kinder, nie singt Baal. Baal nimmt seinen Himmel mit hinab. In der Sünder schamvollem Gewimmel lag Baal nackt und wälzte sich voll Ruh. Nur der Himmel, aber immer Himmel, deckte mächtig seine Blöße zu. Torkelt über den Planeten Baal, bleibt ein Tier vom Himmel überdacht, blauem Himmel. Über seinem Bett war Stahl, wo das große Weib Welt mit ihm wacht. Und das große Weib Welt, das sich lachend gibt, dem, der sich zermalmen lässt von ihren Knien, gab ihm rasende Ekstase, die er liebt. Aber Baal starb nicht, er sah nur hin. Und wenn Baal nur Leichen um sie sah, war die Wollust immer doppelt groß. Man hat Platz, sagt Baal, es sind nicht viele da. Man hat Platz, sagt Baal, in dieses Weibes Schoß. Ob es Gott gibt oder keinen Gott, kann, solang es Baal gibt, Baal gleich sein. Aber das ist Baal zu ernst zum Spott. Ob es Wein gibt oder keinen Wein. Gibt ein Weib, sagt Baal, euch alles her. Lass es fahren, denn sie hat nicht mehr. Fürchtet Männer nicht beim Weib, die sind egal. Aber Kinder, fürchtet sogar Baal. Alle Laster sind zu etwas gut, nur der Mann nicht, sagt Baal, der sie tut. Laster sind was, weiß man, was man will. Sucht euch zwei aus, eines ist zu viel. Nicht so faul, sonst gibt es nicht Genuss. Was man will, sagt Baal, ist, was man muss. Wenn ihr Kotmacht ist, sagt Baal, gebt Acht. Besser noch, als wenn ihr gar nichts macht. Seid nur nicht so faul und so verweicht, denn genießen ist bei Gott nicht leicht. Starke Glieder braucht man und Erfahrung auch. Und mitunter stört ein dicker Bauch. Man muss stark sein, denn Genuss macht schwach. Geht es schief, sich freuen noch am Krach. Der bleibt ewig jung, wie er es auch treibt, der sich jeden Abend selbst entleibt. Und schlägt Baal einmal zusammen was, um zu sehen, wie es innen sei. Ist es schade, aber es ist ein Spaß. Uns ist Baals Stern. Baal war selbst so frei. Und wer Schmutz dran, er gehört nun doch einmal ganz und gar mit allem drauf, dem Baal. Und sein Stern gefällt ihm. Baal ist rein verliebt. Schon weil es für Baal einen anderen Stern nicht gibt. Zu den feisten Geiern blinzelt Baal hinauf, die im Sternenhimmel warten auf den Leichnam Baal. Manchmal stellt sich Baal tot, stürzt ein Geier drauf, speist Baal einen Geier stumm. Zum Abendmahl. Unter düstern Sternen in dem Jammertal grast Baal weite Felder schmatzend ab. Sind sie leer, dann trottet singen Baal in den ewigen Wald zum Schlaf hinab. Und wenn Baal der dunkle Schoß hinunterzieht, was ist Welt für Baal noch? Baal ist satt. So viel Himmel hat Baal unterm Lied, dass er tot noch grad genug Himmel hat. Meine Damen und Herren, es freut mich, dass Ihnen die unsterblichen Verse, die Ihnen vorzulesen, ich die Ehre und Güte hatte, Ihres Beifalls würdig schien. Entschuldigen Sie übrigens, ich bin total heiser. Ihr lebt zu schlecht. Warum soll euer Kot immer besser sein als euer Fressen? Das haben euch die Leute eingeredet, die euer Fressen liefern und euren Kot sammeln. Euch macht Eitelkeit dumm. Keiner lebt. Jeder will herrschen. Jeder will nur herrschen. Das ist kein Ehrgeiz. Es ist nur Eitelkeit. Habt ihr kein Fleisch, Weiber, nur Männer. Der Himmel ist violett, besonders wenn man besoffen ist. Betten sind weiß. W-E-I-S. Ihr seid grau. G-R-A-U. Da ist eine unter euch, die hat lange Schenkel, die jetzt zittern unterm Kleid. Die geht an. Unterm Kleid seid ihr nämlich alle nackt. Die da ist dumm und gewöhnlich und leer wie ein Bordell, aber sie hat weiche Lenden und wird nie satt. Der befleckt sich selber und kauft sich reizende Bilder dazu. Die betrügt den, der ein Scheusal ist, mit dem, der ein Gag ist. Das ist sehr lustig. Wenn es auch nur halb ist, Liebe ist da zwischen Himmel und Erde. Wo es finster ist, drängen sich schnell Leiber zusammen, im Vorbeigleiten und vergessen den Weg nie. Habt ihr nicht Hunger? Erinnert ihr euch nicht? Tut nicht so. Ihr seid auch Säuer und das gefällt mir. Es ist noch das Beste an euch, glaubt mir. Das Allerbeste. Warum bekennt ihr nicht? Warum redet ihr nur? Oh, ihr seid ganz verderbt, aber euer Wein ist gut. Der Himmel ist doch offen, ihr kleinen Schatten, voll von Leibern, bleich vor Liebe. Der Himmel ist manchmal auch gelb. Und Raubvögel sind darin. Ihr müsst euch betrinken. Es regnet. In der Zeit der Sintflut sind alle in die Arche gegangen. Sämtliche Tiere einträchtig. Das war die einzige Zeit, wo die Geschöpfe der Erde einträchtig waren. Es sind wirklich alle gekommen. Aber der Ichthyosaurus ist nicht gekommen. Man sagte ihm allgemein, er solle einsteigen, aber er hatte keine Zeit in diesen Tagen. Noah selbst machte ihn darauf aufmerksam, dass die Flut kommen würde. Aber er sagte ruhig, ich glaub's nicht. Er war allgemein unbeliebt, als er ersoff. Ja, ja, sagten alle, der Ichthyosaurus, der kommt nicht. Dieses Tier war der älteste unter allen Tieren und aufgrund seiner großen Erfahrungen durchaus imstande auszusagen, ob so etwas wie eine Sintflut möglich sei oder nicht. Es ist leicht möglich, dass ich selber einmal in einem ähnlichen Fall auch nicht einsteige. Wenn man nachts im Gras liegt, ausgebreitet, merkt man, dass die Erde eine Kugel ist und dass wir fliegen und dass es auf dem Stern Mücken gibt, die Parasiten haben. Mit 19 soll die Liebe noch geistig sein. Fühlst du ihre Knie manchmal, die sicher sehr dünn sind und graziös und dazu neigen, zu taumeln und einzuknicken? Das ist alles genug und der dünne Stoff vermehrt den Genuss. Stelle dir vor, dass sie weiße Wäsche trägt über den braunen Gliedern. Ein schneeweißes Hemd, das ihr Kostbarstes sorgsam und keusch einhüllt. Du musst dich selbst zu einer Hülle für sie machen, dass nichts Schmutziges sie befleckt. Denn wenn du sie genommen hast, bleibt nichts von ihr als ein Haufen Fleisch, der immer begehrt. Es gibt keinen schöneren Genuss als den Körper eines jungen Weibes. Er darf nicht besudelt werden. Er ist wild und geschmeidig wie der Leib eines Tigers und doch sanft und schmeichelnd, voller Wonne und ganz herrisch. Wenn du die jungfräulichen Hüften umspannst, warmes Leben in deinen Händen. Und in der Angst und Seligkeit der Kreatur wirst du zum Gott. Im Tanz durch Höllen, hopp, und gepeitscht durch Paradiese, hopp. Ihr zittert aber das ist Kraft, und du weißt nicht, bist du's oder ist es sie. Wie zwei Bäume die Wurzeln durcheinander schieben, so verstricken sich eure Glieder. Ihr versteckt euch eins im andern. Du weißt nicht, wessen Herz schlägt, wenn du's fühlst, und was wie Kampf um Leben und Tod ist, ist die innigste Umarmung. Sieh, ihr junger, schmaler Leib windet sich einmal in Schmerz, und die köstlichen Hüften zucken vor Wehen. Es muss aus ihr heraus, unter Qual, was sie mit Wollust empfing. Und der Leib zerfällt, und sie wird matt auf den Tod. Darum ist es kein Spiel, und auch darf es niemand verbieten, denn es ist eine Sache eines jeden Menschen selbst, und er kann sterben daran. Aber die Liebe ist wundervoll und für alle Geschlechter gleich herrlich. Sie ist, wie wenn man in eine Orange beißt, dass der Saft einem in die Zähne schießt. Und die Liebe ist, wie wenn man seinen nackten Arm in kühlem Teichwasser schwimmen lässt, mit Tang zwischen den Fingern, wie die süße Qual, vor der der trunkene Baum knarrend zu singen anhebt, auf dem der wilde Wind reitet, wie ein schlürfendes Ertrinken im Wein an einem heißen Tag, und ihr Leib rinnt einem wie sehr kühler Wein in alle Lücken und Falten. Und die Kraft kracht in allen Gelenken, und die Wucht des Anpralls, der nachgegeben wird, ist wie Fliegen gegen Sturm, und es nimmt einem den Atem und presst einen zusammen, dass die Kraft inwendig noch steigt und übermächtig wird und explodiert. Und ihr Leib wälzt sich wie kühler Kies über dich. Vorgestern Nacht schlief ich bei einer Dame, die sonst vom Teufel geritten wurde. Dabei fiel mir einiges ein. In der Dämmerung erhob ich mich und ging aus dem Hotel, absolut nackt unter dem Mantel, heim. Als ich ihr Antlitz zum letzten Mal küsste, war es tränennass. Sie blieb bleich zurück in der Dämmerung. Dann habe ich Papier vollgeschrieben und Blut geschwitzt. Damit schrieb ich nämlich: Wer soll das lesen können? Du bist mein einziger Trost, Lethe. Aber ich darf noch nicht. Du spiegelst seit 2 Tagen mein Papier und bist unberührt. Ich schone uns. Aber dieses Herz will nicht singen aus mir und die Brust ist verschleimt. Ich bin zur Qual geboren und ich habe keine Ruhe. Blut füllt mir die Augen und meine Hände zittern wie Laub. Ich will etwas gebären. Ich muss etwas gebären. Mein Herz schlägt ganz schnell und matt und mitunter dumpf wie ein Pferdefuß, du weißt. Der Geruch der wilden Mainächte ist in mir. Der Sommer singt aus mir mit einer sanften und lauthallenden Stimme, wie die von Frauen beim Pflügen, und mein eigener Leib ist voll fremder Unruhe. Ich liebe keine Lethe, aber ich bin ein großer Liebender. Gott weiß, dass ich es ernst nehme, ich gehe immer aufs Ganze. Ich verschmähe die romantische Schwärmerei. Warum wird dieses Werk nicht fertig, dieses gottgewollte, verfluchte, selige, gefräßige? Musik quillt aus mir. Ich kann sie nicht halten. Sie verzittert im Sand wie ein fruchtbarer Quell und ich dorre darüber aus. Morgenluft. Wie wie Ameisen, diese überflüssigen Menschlein. Immerhin, es sind Zuschauer. Ein Zug Luft in die Lungen, dann weitergeschuftet. Ich will den Sommer formen, wild, rot, gefräßig. Einen blauen Himmel darüber, der lastet. Eine Last von Himmel darüber. Die Bäume schwitzen nachts. Tau. Verdammt. Das Herz. Jetzt sind es erst 3 Nächte und 2 Akte und schon Unsinn. Stillgestanden, sagt der liebe Gott erst danach. Er quetscht auch alles aus einem raus, sonst der Hamster. Als der Frühling kam und das Meer war blau, da fand sie nimmer Ruh. Da kam mit dem letzten Boot an Bord die junge Evelyn Rue. Sie trug ein härnes Tuch auf dem Leib, der schöner als irdisch war. Sie trug kein anderes Gold und Geschmeid als ihr wunderbares Haar. Herr Kapitän, lass mich mit dir ins Heigeland fahren. Ich muss zu Jesus Christ. Du sollst mitfahren, Weib, weil wir nahen und du so herrlich bist. Erlohnt's euch. Ich bin nur ein arm Weib. Mein Seel gehört dem Herrn Jesus Christ. So gib uns deinen süßen Leib, denn der Herr, den du liebst, kann das nimmermehr zahlen, weil er gestorben ist. Sie fuhren hin in Sonn und Wind und liebten Evelyn Rue. Sie aß ihr Brot und trank ihren Wein und weinte immer dazu. Sie tanzten nachts, sie tanzten tags, sie ließen das Steuern sein. Evelyn Rue war so scheu und so weich, sie waren härter als Stein. Der Frühling ging, der Sommer schwand, sie lief wohl nachts mit zerfetztem Schuh, von Rad zu Rad und starrte ins Grau und suchte einen stillen Strand, die arme Evelyn Rue. Sie tanzte nachts, sie tanzte tags, da ward sie wie ein Sieches matt. Herr Kapitän, wann kommen wir in des Herren heilige Stadt? Der Kapitän lag in ihrem Schoß und küsste und lachte dazu. Und ist wer schuld, dass wir nie hinkommen, so ist es Evelyn Rue. Sie tanzte nachts, sie tanzte tags, da ward sie wie ein Leichnam matt. Und vom Kapitän bis zum jüngsten Boy hatten sie alle satt. Sie trug ein Seidengewand auf dem Leib, der siech und voll Schwielen war, und trug auf der entstellten Stirn ein schmutzzerwühltes Haar. Nie seh ich dich, Herr Jesus Christ, mit meinem sündigen Leib. Du darfst nicht gehen zu einer Hur und bin ein so arm Weib. Sie lief wohl lang von Rah zu Rah, und Herz und Fuß tat ihr weh. Sie ging wohl nachts, wenn's keiner sah, sie ging wohl nachts in die See. Das war im kühlen Januar, sie schwamm einen weiten Weg hinauf, und erst im März oder im April brechen die Blüten auf. Sie ließ sich den dunklen Wellen und die wuschen sie weiß und rein. Nun wird sie wohl vor dem Kapitän im heiligen Lande sein. Als im Frühling sie in den Himmel kam, schlug Petrus die Tür ihr zu. Gott hat gesagt, ich will nicht han die Dirne Evelyn Rue. Doch als sie in die Hölle kam, sie riegeln die Türen zu. Der Teufel schrie, ich will nicht han die fromme Evelyn Rue. Da ging sie durch Wind und Sternenraum und wanderte immer zu. Spät abends durchs Feld sah ich sie schon gehen. Sie wankte oft, nie blieb sie stehen. die arme Evelyn Rue. Setzen Sie sich, kleines Fräulein. Gehen Sie abends niemals spazieren. Wollen Sie mir das versprechen? Neulich nachts? Nein, hören Sie. Also, Ihre Verse, die sind nichts wert. Kein Pfifferling. Natürlich. Hören Sie also. Die Fliederbüsche duften so süß. Quatsch! Aber bitte bleiben Sie. Ich will Ihnen dafür die Geschichte erzählen. Ein Mädchen trippelt über die Straße. Es ist schon ganz dunkel. Lang nach Ladenschluss also. Ein Mann ihr entgegen. Schwenkt herum. Ihr nach. Stolpert. Zieht den Hut. Schlechter Winterhut übrigens. Mindeste Qualität. Steifer Hut jetzt im Juni. Sie sagt kurz etwas. Ich sehe, wie sie das Köpfchen abwendet. Er? Was tut er? Er ist geschlagen? Niedergeworfen? Er versinkt im Asphalt, meinen Sie? Oh, nichts dergleichen. Er haut ihr eine Ohrfeige herunter, eine Mausschelle, eine Watschen, einen Backenstreich, beste Qualität. Nicht zu bloßen Demonstrationen. Und sie? Ich sehe ihre schmalen Schultern noch zucken. So stößt sie das Schluchzen. Und sie lässt ihm ohne weiteres ihren Arm und er führt sie fort. Der Weg führt ins Gebüsche am Fluss. Kennen Sie die Gegend? Abends alle Büsche voll von verquollenen Paaren. Übrigens, vorgestern sah ich ihn wieder und erfuhr über ihn einiges. Er ist ein Zeichner in den 40ern. Ramponierter Leichtfuß, mit einer armen, kranken Frau mit 5 Kindern. Ein Satansbursche. Das Mädel von damals abends, eine Lehrerstochter, ist jetzt zu ihm gezogen. Die ganze Nachbarschaft grölt. Er haut jetzt beide, die sich gut vertragen sollen. Aber was zittern sie denn? Ich habe zur größeren Übersichtlichkeit eine Handzeichnung angefertigt. Wenn sie ihnen nicht zusagt, kommt alles wieder weg. Sie sehen aber, ich weiß alles, was an ihnen dran ist. Den ganzen faulen Zauber. So! Warum schreien sie denn? Schreien sie doch nicht so. Man hört sie ja nebenan. Wegen diesem Messer. Hier ist auch nicht mehr da. Luft ist auch nicht mehr da. Und das Fleisch, das ist ärmlich. Das ist ja gar kein Fleisch. Das Fleisch ist Haut und 3 Fasern. Das ist doch kein Fleisch. Das ist überhaupt eine Niete, dieser Planet. Eine Frechheit. Alles nur für die Fremden zurechtgemacht. Mit Bergen, es gibt ja gar keine Berge, denn dafür sind ja Täler da. Wenn man sie hineinstopft, ist dieser Dreckplanet wieder egal. So, jetzt schreien Sie nicht. Bleiben Sie sitzen. Sie sind ungeeignet. Bringen Sie Ihre Stimme wieder in Gang. Es war ein großer Moment. Jetzt gebe ich die Hoffnung auf. 7 Jahre in dieser Kammer, 1,5 Jahre mit Vorbedacht wenig essend, durch reinen Genuss von Spirituosen meinen Geist waschend, Zeit meines Lebens noch nicht das Geringste getan haben, stehe ich jetzt vor dem Betreten neuer Gebiete. Schon ist meine Wohnung in jedem Stück aufgebraucht, vornehmlich wahrscheinlich durch die planmäßige Überschätzung der Dinge. Schon fange ich an, sagen zu hören, zur Stunde meines Absterbens waren Tisch und Wand verbraucht. Und noch immer nicht gelöst ist das ständige Problem meines Lebens. Die Erfindung einer bösen Tat. In der Reihe Lesung hörten Sie einen Auszug aus Baal von Bertolt Brecht, gelesen von Matthias Schweighöfer in einer Produktion des Lido Hörbuch Verlags.